Gesicht ist für uns das halbe Leben. Ob Frauenzahn oder Blondfärb, ist vollkommen egal. Bei uns sind alle Maler die allererste Wahl. Es kann für uns im Leben gar nichts Schöneres geben, als zu musizieren und die schönsten Frauen zu sehen. Hey! Wo sind die Maler? Alle Fashion Maler. Wir mögen die Maler auf der ganzen Welt. Magisch an. Egal wie sie sich geben, an jeder ist was dran. Ob's frech sind oder schüchtern, sie zeigen ihr eigene Art. Auf harte Vielfalt stehen wir, da fahren wir voll drauf ab. Es kann für uns im Leben gar nichts Schöneres geben, als zu musizieren und die schönsten Frauen zu sehen. Hey, wo sind die Maler? Alle Fashion Maler. Wir mögen die Maler auf der ganzen Welt. Hey, wo sind die Maler? Es kann sehr schnell passieren, doch grüßt die Sonne am Morgen, schon müssen wir beide ziehen. Kaum sind wir angekommen, sind wir schon wieder fort. Denn Trost, die schöne Madel, die gibt's an jedem Ort. Es kann für uns im Leben gar nichts Schöneres geben, als zu musizieren und die schönsten Frauen zu sehen.